gedacht. Ich fahre nach Berlin, in die deutsche Reichshauptstadt. Wie so viele Kameraden machte ich mich auf den Weg, um unserem blinden Volk zu zeigen, dass es so nicht weitergeht. Kaum angekommen in Berlin, dachte ich, was ist hier los? Viele Grüne und Informierte, was wollen die hier bloß? Die Linken randalieren wieder und jeder Bürger kann es sehen. Es ist wieder mal so weit, Ausnahmezustand in Berlin. Ich war dabei, ich war dabei. Ich war dabei, ich war dabei. Schöneres gibt's kaum zu sehen. Brandschuss aus Steine, Werfer schreit am Straßenrand. Polizei und BGS arbeiten Hand in Hand. Ein paar Vermummte bringen unsere Demo kurz zum Erliegen. Es ist schon sehr gerecht, wenn sie dafür Prügel kriegen. Ich war dabei, ich war dabei. Ich war dabei, ich war dabei. Die linke Gewalt, brennende Autos, ja so ist das halt. Wenn man rote Terroristen frei herumlaufen lässt und alles auf die Verfolgung von Nationalgesinnten setzt. Wir haben auf jeden Fall wieder